Widerstand, die Unigkeit in unserer Hand. Aufruhr, Widerstand, die Unigkeit in unserer Hand. Erstmal die Termine für heute. Um 20 Uhr liest Wolfgang Lörzer Texte von Biermann, Busch, Brecht, Tucholsky, Kästner und anderen Autoren. Die Lesung findet in der FU Rostlaube statt, und zwar im Raum JK 26 140. Und dann gibt's dann noch die befreite FHSS. Mhm. Dort läuft im Streikkino um 21 Uhr Kriminalisierung einer Bewegung, ein Video um Auseinandersetzungen in Freiburg. Und um 24 Uhr, denn sie wissen nicht, was sie tun, ein altbekannter Schinken mit James Dean. Der Eintritt, Solidarität, 2 Mark. Infostand Unimut. Wer sich noch nicht informiert hat, sollte das schleunigst nachholen. Nämlich am Infostand im Foyer des CU-Mathe-Gebäudes morgen, Donnerstag ab 14 Uhr. Und es werden noch Leute gesucht, die Lust haben zu informieren. Interessenten, bitte am Infostand melden. Die Zwischenprüfung der Juristinnen ist für morgen um 17 Uhr in der Eckner Oberschule in Mariendorf geplant. Das ist in der Kaiserstraße, Ecke Rathausstraße am U-Bahnhof Westfallweg. Ob diese Zwischenprüfung wirklich stattfindet, hängt von euch ab. Der spannende Blick in Josefs Terminkalender. Heute Abend geht's im Mathefoyer der TU tierisch ab. Der Kongress tanzt weiter. Es spielen auf die Kapellen Plan B, Blechreiz, The Hawks und The Benjamins. Morgen um 12 Uhr treffen sich hoffentlich alle Studis der TU zu einer Gesamt-VV im Audimax.